Well, Merry Christmas. Fröhliche Weihnachten. My thoughts this Christmas have concentrated on one thing, the God who came down. Meine Gedanken in dieser Weihnachtszeit haben sich auf eine Sache konzentriert, und zwar auf den Gott, der herabkam. And that's amazing in and of itself, the God who came down. Und das ist eine erstaunliche Sache in sich selbst, der Gott, der eben sich erniedrigte. Because if you stop and think about it, he had 1,000 reasons to turn away in disgust from this sin-sick world. Denn wenn du drüber nachdenkst, hätte Gott ja 1,000 Gründe gehabt, um einfach aufzuhören und sich dieser sündigen Welt abzukehren. I mean, let's face it, we are stubborn. Also wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir ja ziemlich stur. We are proud. Wir sind stolz. We are selfish. Auch selbstsüchtig. And rebellious. Und leben in Rebellion. But God came down anyway. Aber Gott ist trotzdem herabgekommen. God came down. Gott ist herabgekommen. And when he looked at us, he didn't see rebels only. He saw people that he wanted to lift up. Und als er uns sah, hat er nicht nur Rebellen in uns gesehen, sondern Menschen, die er gerne emporheben möchte. He saw people that he wanted to turn into his children, and he wanted to wrap his arms around them. Er hat Menschen gesehen, die er zu seinen Kindern machen möchte, Leute, die er mit seinen Armen umschließen möchte. And so instead of turning away, und statt sich jetzt abzukehren, he turned in. Hat er sich zugewandt. And he rolled up his sleeves. Und hat seine Ärmel hochgekrempelt. And he reached down and he got his hands dirty. Und hat hinuntergereicht und hat sich die Hände dabei auch schmutzig gemacht. And he got so deeply involved. Und wurde so involviert in das Ganze. He gave such great honor to our world and to who we are as individuals. Und hat somit unserer Welt und uns als Individuen eine ganz große Ehre erwiesen. Now, if time allows, I'm going to work through about 5 points regarding God coming down. Wenn es die Zeit zulässt, möchte ich gerne durch fünf Punkte durchgehen mit euch, darüber, dass Gott sich eben erniedrigt hat. And if I go too long in the first couple, then I won't make it to all of them. Und wenn ich zu lange bei den ersten verweile, schaffe ich vielleicht nicht alle 5. But to let you know where I'm going, God came down at just the right time. Aber ich möchte euch einen kurzen Abriss geben. Der erste Punkt wäre, Gott ist genau zur richtigen Zeit herabgekommen. Secondly, God came down to rescue sufferers. Zweitens, Gott ist herabgekommen, um Menschen, die leiden, zu erretten. God came down in meekness. Gott kam in Sanftmut herab. God came down and gave dignity to our human experience. Und Gott ist herabgekommen, um unserer menschlichen Erfahrung eine Würde zurückzugeben. And finally, God came down and gave a sign. Und fünftens, Gott ist herabgekommen, um ein Zeichen zu setzen. Let's look at that first one. God came down at just the right time. Also erstens, Gott ist genau zur richtigen Zeit herabgekommen. Now, I might surprise you a little bit here. I'm going to ask you to open up to the book of Exodus. Vielleicht überrasche ich euch jetzt ein wenig, aber ich möchte euch bitten, in das zweite Buch Mose zu blättern. Probably not preached on every Christmas. Wahrscheinlich wird das aus dem Buch nicht sehr oft zu Weihnachten gepredigt. Exodus chapter 2. Also 2. Mose 2. That God came down just at the right time. It says in verse 24 that God heard the groanings of the people of Israel and he remembered his covenant with Abraham. Da hörte, also in Vers 24, da hörte Gott ihr Ächzen. Und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. I want to make a couple of comparisons here with what happened in the New Testament. Und ich möchte ein paar Vergleiche ziehen mit dem, was im Neuen Testament passiert ist. When it says God remembered his covenant, do you know what that's referring to? Wenn es heißt, dass Gott an seinen Bund dachte, wisst ihr, worauf sich das bezieht? The Lord made a covenant with Abraham. Dann bedeutet das, dass der Herr einen Bund mit Abraham geschlossen hat. He promised him land, he promised him that his name would be made great. Und er hat dem Abraham versprochen, ein Land hat er ihm verheißen und auch, dass sein Name sehr groß werden würde. But also slipped into that promise was a promise of suffering of his people for 400 years. Aber in diesem Versprechen, in dieser Prophezeiung war eben auch die eine Tatsache, dass seine Nachkommen 400 Jahre leiden würden in Ägypten. And now this verse is picking up when that 400 years has been completed. Und dieser Vers ist eben zu einer Zeit, als diese 400 Jahre schon vergangen waren. It says God remembered his covenant. Und es heißt hier, Gott erinnerte sich oder gedachte an seinen Bund. And he was ready to come down. Und er war bereit, um herabzukommen. But what do we see in the New Testament in regard to this? Aber was sehen wir im Neuen Testament in Bezug darauf? Something to me that always has just somehow amazed me. Etwas, was mich immer sehr verwundert hat. And it points to the incredible wisdom and sovereignty of our Lord. Und es zeigt eben auf die unglaubliche Weisheit und Souveränität unseres Gottes hin. First, let's look at this 400 years. Erstens, lasst uns einmal diese 400 Jahre betrachten. The Old Testament ended. Das Alte Testament hörte auf. And God was silent. Und Gott war ruhig. For 400 years. Wiederum 400 Jahre lang. Same 400 years. Die gleichen 400 Jahre. And when he spoke, und als er dann sprach, he spoke through Gabriel. Dann sprach er durch Gabriel. And you know who he spoke to? Und wisst ihr, zu wem er gesprochen hat? Who knows? Someone tell me. Actually, no. Sorry, I tricked you. Eigentlich nicht ihm, Maria. A little bit earlier than Mariam. Noch Mary. Früher als zu Maria. Sorry about that. Zechariah. Zum Zacharias. Right? Do you know what Zechariah's name means? Und wisst ihr, was der Name Zacharias bedeutet? Anyone want to try? Möchte irgendjemand raten? The Lord remembers. Der Herr gedenkt. After 400 years, nach 400 Jahren, God sent Gabriel. Hat der Gott Gabriel geschickt? He was remembering his covenant. Denn er hat sich an seinen Bund erinnert. He sent him to Zacharias. Er God hat ihn zu Zacharias geschickt und Zacharias heißt, Gott erinnert sich. Now you're probably not going to believe this. You're thinking I'm making this up. Ihr glaubt mir vielleicht nicht. Ihr glaubt, ich erfinde das jetzt. That Zechariah is married to who? Dass nämlich Zacharias mit wem verheiratet war? Elizabeth. Mit der Elisabeth. And her name means. Und ihr Name bedeutet. The promise of God. Das Versprechen Gottes. The oath of God. Oder der Eid Gottes. So Zechariah and Elizabeth. Also Zacharias und Elisabeth. This barren couple, this old couple. Dieses alte Paar, das gebären soll oder ein Kind bekommen soll. They're barren. They don't have children. Also sie sind unfruchtbar noch. But God selects them in His marvelous crafting of history. Aber Gott sucht die beiden aus in seiner wunderbaren Art, wie er die Geschichte formt. And He remembers His covenant after 400 years of silence. Und er gedenkt an seinen Bund nach 400 Jahren Schweigen. And that's what kicks off the whole series of events of the Christmas stories. Und das ist das, was diese ganzen die ganze Abfolge der Weihnachtsgeschichte ins Rollen bringt. Do you agree with me that God comes down at the right time? Stimmt ihr mit mir überein, dass Gott zur richtigen Zeit herabkommt? I mean, doesn't that encourage our hearts? Ermutigt das nicht unsere Herzen? God comes down at the right time. Gott kommt genau zur richtigen Zeit. But what does that mean for us? Aber was bedeutet das jetzt für uns? Because of that period 400 years. Wegen dieser Zeitperiode von 400 Jahren. Now, I don't really know the exact significance of the 400. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher der Bedeutung dieser 400 Jahre. But I'll tell you this. Aber ich sage euch eines. It's longer than any of you are gonna live. Es ist länger, als jeder von euch überleben wird. And it's longer than I'm gonna live. Und länger, als ich am Leben sein werde. And it calls for patience. Und es schreit direkt nach Geduld. It calls for waiting on the Lord. Es braucht Geduld, um auf den Herrn zu Because warten. It's true that God comes at the right time. Denn es ist schon wahr, dass Gott zum richtigen Zeitpunkt kommt. But we often don't expect him to come at the right time. We expect him to come at the earlier time. Und wir erwarten ihn aber nicht zur richtigen Zeit, wir erwarten ihn zur schon früheren Zeit. Now, waiting, I think, is one of the most tiring things that a human being can do. Erwarten ist so ziemlich das Zermürbendste, das Ermüdendste, was ein Mensch tun kann. I've worked with refugees for a long time, over 13 years. Jetzt 13 Jahre schon mit Flüchtlingen zusammengearbeitet. And I've seen people waiting and waiting and waiting. Und ich habe gesehen, wie Menschen warten und warten und warten. And I think you can understand how much that damages the soul. Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wie sehr das der Seele einen Schaden zufügt. And how tiring it is. Und wie ermüdend das Ganze ist. But God says, those who wait on the Lord. Aber Gott sagt, die auf den Herrn warten, will renew their strength. Werden erneuert werden in ihrer Kraft. Those who hope die in hoffen, the promise of God. Auf die Versprechen Gottes. Or those who hope in the character that God never forgets his covenant. Oder die darauf hoffen, dass Gott in seinem Charakter nie auf die vergisst, die warten. Those folks renew their strength. Diese Menschen bekommen neue Kraft. Just lately, you've all been shopping, I'm sure I've been shopping. Aber kürzlich, also ihr wart sicher alle einkaufen, ich war auch einkaufen. And I don't know if you use this term, but in English, in the States, we refer to mall legs. Und im Englischen gibt es diesen Ausdruck, mall legs. Shopping center legs. Ach so, aha, also SCS-Beine. I take one step into a shopping center, my legs just start to turn to rubber. Also ich mache einen Schritt in so ein Einkaufszentrum und meine Füße werden wie Gummi. Because I know that I'm going to be waiting everywhere I turn, especially at Christmas. Denn ich weiß genau, überall wo ich hingehen werde, werde ich warten müssen. Waiting is so tiring. Und das Warten ist so ermüdend. It drains a person. Und das saugt einen, laugt einen richtig aus. But we can wait on the Lord. Aber wir können auf den Herrn warten. We can wait on someone who remembers his covenant. Wir können auf den warten, der sich an seinen Bund erinnern wird. And we can wait on someone who comes at just the right time. Und wir können auch auf jemanden warten, der immer genau zur richtigen Zeit kommt. Habakkuk had something to say about this. Habakkuk, der Prophet Habakkuk hat etwas gesagt. For time, don't turn there. None of us will probably find it in our Bibles anyway. Braucht nicht hinblättern, ihr findet ihn wahrscheinlich sowieso nicht. After Daniel or something. Das ist nach Daniel irgendwo. But the Lord gave Habakkuk a revelation. Aber der Herr hat dem Habakkuk eine Offenbarung gegeben. And then the Lord said, though it linger. Und dann hat er gesagt, obwohl es sich hinzieht, obwohl sich die Verheißung hinzieht, wait for it. Warte auf sie. I just say that to you with all my heart today. Und ich möchte das einfach von ganzem Herzen heute sagen. Though it linger, obwohl es sich hinziehen möge, wait for it. Wartet. And I'm not even saying it because I do it. Ich sage das nicht nur, weil ich das tue. I'm saying it because it's right. Ich sage das, weil es das Richtige ist. Wait for the Lord and his promises and his revelations. Warte auf den Herrn, auf seine Versprechen und auf seine Offenbarungen. They will linger. Sie werden sich hinziehen. That's part of the plan. Verzögern, das ist ein Teil des Planes. That's how God acts. So wirkt Gott. God doesn't give cheaply his great gifts. Gott gibt seine großen Geschenke nicht billig her. Jesus said, don't throw your pearls before swine. Auch Jesus hat gesagt, man soll die Perlen nicht vor die Schweine werfen. The promises of God, die Versprechen Gottes, are so valuable, sind so kostbar, that they call for waiting. Dass sie es verdienen, dass man darauf wartet. So like Habakkuk, also so wie der Habakkuk, though they linger, schreibt, obwohl es sich hinziehen mag, wait. Warte darauf. Though God lingers in your personal life, obwohl Gott verzögert in deinem persönlichen Leben, wait for him, please. Warte auf ihn, bitte. Wait for God. Warte auf Gott. He will show up at just the right time. Er wird sich zeigen, genau zur richtigen Zeit. But there's a second point that we can talk about today. Aber es gibt auch einen zweiten Aspekt, über den wir heute sprechen können. The God who comes down rescues sufferers. Der Gott, der herabkommt, errettet die, die leiden. And if you stayed in Exodus, you can just move down to chapter 3. Und wenn ihr das zweite Buch Mose aufgeschlagen habt, könnt ihr einfach zu Kapitel 3 weiterschauen. Verse 7 and 8. Die Verse 7 und 8. There the Lord says, I have indeed seen the misery of my people in Egypt, and I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. Der Herr aber sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. So I have come down to rescue them. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu erretten. I have come down to rescue sufferers, ich bin herabgekommen, um die, die leiden, zu erretten. And this is exactly what Jesus Christ did. Und das ist genau das, was Jesus Christus auch getan hat. Today we're talking about all the meanings of names. Heute sprechen wir über die ganzen Bedeutungen, die Namen haben. Everybody knows what Jesus's name jeder means, weiß, right? Was Jesus bedeutet, oder? Yahweh saves. Yahweh rettet. And the Lord said, I didn't come for those who are healthy. Und der Herr hat gesagt, ich bin nicht zu denen gekommen, die gesund sind. I came for the sick. Ich bin zu den Kranken gekommen. I came for the sufferer. Ich bin für die gekommen, die leiden. Jesus came for the lost sheep. He came for the one out of the hundred that wanders away. Jesus kam zu den verlorenen Schafen, zu dem einen von den 100, das sich verirrt hatte. And when Jesus or when the Lord comes down to rescue sufferers, und wenn der Herr herabkommt, um Leidende zu erlösen, he's not looking for that righteous person. Dann sucht er nicht nach diesem gerechten Menschen. He's not looking for Mr. or Mrs. Faithful in the things of God. Er sucht nicht nach dem Herrn und Frau treu, was die Dinge Gottes betrifft. Am I bordering on blasphemy yet? Also bin ich jetzt hier gerade an der Grenze zur Blasphemie? I seriously do not think he's looking for the faithful man or God. Aber ich glaube wirklich nicht, dass er nach den treuen Menschen Ausschau hält. He's looking for the sufferer. Er sucht nach denen, die leiden. To turn into a man of God. Und er möchte diesen Menschen verwandeln in einen, der Gott vertraut. He's looking for the wounded and the broken. Er sucht die Verwundeten und die Gebrochenen. So that he can implant faith in their lives. Damit er den Glauben in diesem Leben einpflanzen kann. So that he can speak into their situation. Damit er in deren Lebenssituation hineinsprechen kann. And that Romans will come true where it says faith comes by hearing. Und dass das wahr wird, was im Römerbrief steht, dass nämlich der Glaube aus dem Hören kommt. God comes down to rescue the sufferer. Gott kommt herab, um den Leidenden zu erretten. Turn over to Psalm 107 with me, please. Blättert mal in den Psalm 107. Psalm 107 is like a testimony psalm. Und der Psalm 107 ist so wie ein Psalm des Zeugnisses. People are standing up and telling their story. Die Menschen stehen dabei auf und erzählen ihre Geschichte. And verse 2 says, let the redeemed of the Lord tell their story. Und in Vers 2 steht, so sollen sagen die Erlösten des Herrn. And I want to ask you, which of these are you? Und die Frage stelle ich euch jetzt, wer von denen bist du? In verse 4, the wanderers stand up and tell their story. In Vers 4 stehen die Verirrten auf und erzählen ihre Geschichte. Also die the wanderers. Ja, die Verirrten. Yeah. And in verse 6, they cried out to the Lord and he saved them from their distress. Und in Vers 6 schrien sie zum Herrn und er errettete sie aus ihrer Not. So maybe you're a wanderer. Also vielleicht bist du jemand, der sich so verirrt hat. Or maybe that's your story. Vielleicht ist das deine Geschichte. And you're not a wanderer any longer, but that's your story. Vielleicht bist du nicht mehr so ein Herumirrender, aber du warst es früher. When you tell your story, when you give praise to God, wenn du deine Geschichte erzählst und wenn du Gott dein Lob gibst, you say, I was a wanderer, dann sagst du, ich war wirklich so ein Verirrter. And God came down. Und Gott ist herabgekommen. And he rescued me. Und er hat mich errettet. And he brought me out of my suffering. Und hat mich aus meinem Leid herausgeführt. But if you're not a wanderer, maybe in verse 11, you're a rebel. Aber wenn du kein Verirrter bist, vielleicht bist du so wie in Vers 11 ein Rebell. Verse 10 says they sat in darkness. In Vers 10 heißt es, sie saßen im Dunkeln. Because verse 11 says they had rebelled. Denn in Vers 11 steht, sie hatten gegen Gott rebelliert. And God needed to mercifully und Gott musste gnädig judge them gnädigerweise sie and bring them down und sie herabziehen, so that they could see their need. Damit sie sehen konnten, wo sie wirklich bedürftig waren. How's that for mercy and grace from God? Also wie ist das, was die Gnade isn't that great betrifft? Ist es nicht großartig, wonderful grace dass Gott and das mercy macht? From God? Like I said, he's not looking for the religious, he's looking for the sufferer. Wie schon sagte, Gott sucht nicht nach den religiösen Menschen, er sucht nach denen, die so we've got wanderers and rebels. Also wir haben die herumirren, wir haben die you better die choose quickly leben. Because they get worse. Man muss sich jetzt schnell entscheiden oder ihr müsst euch schnell entscheiden, denn es wird immer schlimmer. Verse 17 says that some became fools. In Vers 17 heißt es, dass manche zu Toren wurden. So is that your story? Ist das vielleicht deine Geschichte? Are you one of the fools? Bist du einer dieser Toren? You suffered affliction? Dass du Verfolgung erlitten hast? And you drew near to the gates of death, verse 18. Und wie es in Vers 18 steht, dass du nahe an den Pforten des Todes if warst. That's your story. Wenn das deine Geschichte ist, that's your story. Dann ist das deine Geschichte. And it's all right. Und das ist gut. Okay, because the so. Glory and the honor goes to him. Denn die Herrlichkeit und die Ehre gebührt ihm. And you can say, I was a fool. Und du kannst sagen, ich war so ein Dummkopf. But he came down. Aber er ist herabgekommen. He came down at the right time. Er ist genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. He came down to rescue me from my foolishness. Gekommen, um mich zu erlösen von meiner Dummheit. And the last one's really bad. Und der letzte, das ist ein ganz schlimmer. Verse 23. Im Vers 23. Some were merchants. Manche waren Kaufleute. Some were business people. Waren Geschäftsleute. And they were out there arrogantly on the sea. Und sie waren da draußen ziemlich arrogant auf den Meeren unterwegs. But God did something to the sea. Aber Gott hat etwas mit dem Meer gemacht. In verse 27 says that they staggered like drunken men. Und in Vers 27 heißt es, sie taumelten und schwankten wie Betrunkene. And they were at their wit's end. Und sie waren am Ende ihrer Weisheit. Has that happened to a business person in our midst today? Ist das schon einem Geschäftsmann passiert? I'm going to do this and I'm going to do that. Ich werde dies machen, ich werde jenes machen. And I've got these skills and I bring this to the table. Ich habe diese Fähigkeiten und ich kann all das hier auf den Tisch legen. And God has to lay his hand on some of that pride. Und Gott muss dann seine Hand auf einiges von diesem Stolz legen. And he has to bring the storms up in the life of that person. Und muss ein bisschen die Stürme aufbringen in diesem im Leben dieser Person. Not to damage him, nicht um ihn zu beschädigen, but to break him enough, sondern um ihn genug zu brechen, so they can identify themselves as a needy sufferer. Dass sie sich selbst identifizieren können mit jemandem, der leidet und der bedürftig ist. So that they can be one of the ones that God comes down for. Dass sie eben einer von den Menschen sein können, für die Gott dann herabkommt. Well, honestly, I think I've been all four of these. Ganz ehrlich gesagt, ich glaube, ich war schon jeder von diesen vier. And I could probably add some to the list also. Und ich könnte wahrscheinlich noch ein paar hinzufügen zu dieser Liste. But I think the point is pretty clear. Aber ich glaube, der Punkt ist recht klar. God's really not looking for your faith. Gott hält nicht Ausschau nach deinem Glauben. In this sense. In einem gewissen Sinne. I hope that allows you to relax. Ich hoffe, das erlaubt euch auch, sich ein bisschen zu entspannen. I hope that allows you to just not try to be so good for God. Ich hoffe, das gibt euch auch ein bisschen die Freiheit, nicht immer so gut sein zu müssen für Gott. And let God do what he wants. Und Gott und zulassen, dass Gott das tut bei euch, was er will. Let God come into the place where you're weak and broken and needy. Lasst Gott dort reinkommen, wo ihr bedürftig seid und schwach seid. And at Christmas, that's what he does. He comes in there. Und zu Weihnachten tut er das. Er kommt genau da hinein. And he does a really good thing. Und tut eine wirklich gute Sache. He rescues you. Er rettet dich. But let's look at how he came down in meekness. Aber lasst uns auch anschauen, wie er in Sanftmut herabkam. And believe it or not, we're actually going to open the New Testament. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir gehen jetzt ins Neue Testament. Luke chapter 2. Lukas Kapitel 2. A very familiar passage. Eine sehr bekannte Textpassage. We'll say in verse 5 that Joseph went to Bethlehem with Mary, who he was pledged to be married to. In Vers 5 geht Joseph mit Maria, seiner Verlobten, um sich einschreiben zu lassen. And they were expecting a child. Und sie waren, also haben ein Kind erwartet. While they were there, the time came for the baby to be born. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. And she gave birth to her firstborn, a son. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn. And she wrapped him in cloths. Und sie wickelte ihn in Windeln. And placed him in a manger. Und legte ihn in eine Krippe. Because there was no room for them in the inn. Weil in der Herberge kein Raum für sie war. And that's so familiar to all of us, that section. Und dieser Abschnitt ist uns so sehr, so gut bekannt. But I hope it never gets familiar to us. Aber ich hoffe, dass er eben nicht gewöhnlich wird für uns. In the sense of just reading past it. In dem Sinn, dass man einfach so drüber liest. And failing to realize. Und gar nicht wirklich versteht. What that says about the meekness of our King. Was das über die Sanftmut unseres Königs bedeutet, sagt. God is not outraged by this. Gott ist darüber nicht zornig. Yeah. He's not so angry that how can they not give a place to my son? Gott ist nicht zornig, wie kann man meinem Sohn keine Herberge anbieten? Just so quiet, so meek. Es läuft einfach ganz ruhig ab, ganz sanftmütig. There was no place for him in the inn. Es gab keinen Raum mehr in dieser Herberge. So he was born in a stable. Also wurde er halt in einem Stall geboren. In a cave. In einer Höhle. Placed into a manger. Und wurde in so einen Futtertrog gelegt. When God comes down, wenn Gott herabkommt, he comes down in meekness. Dann kommt er in Sanftmut. And it's so shocking. Und das ist so schockierend. But it's so fitting. Aber es passt auch so gut. Because somehow it's exactly what we were hoping for all along. Denn irgendwie ist es genau das, auf das wir immer gehofft haben. A meek savior. Ein Retter, der demütig ist, sanftmütig ist. Who isn't looking for all of our little problems. Der nicht Ausschau hält nach all unseren kleinen Problemen. And our sins. Und unseren Sünden. And the way in which we've fallen short. Und da, wo wir zu kurz gekommen sind. He's going to come down really low in meekness. Er kommt herab, ganz weit runter in Sanftmut. And start to raise us up. Und wird anfangen, uns emporzuheben. The Lord Jesus Christ taught us meekness, of course. Der Herr Jesus Christus hat uns natürlich Sanftmut gelehrt. This is what we want to learn from the Savior. Come after me, he says. Take my yoke. Das wollen wir auch vom Retter lernen. Das hat er auch gesagt. Kommt zu mir, nehmt mein Joch auf euch. Let's learn from the Lord meekness. Lasst uns vom Herrn Sanftmut lernen. And then let's share it with the world. Und dann wollen wir es mit der Welt auch teilen. It's so hard to do that. Und es ist so schwer, das zu tun. We like it when God is meek and merciful to us. Wir mögen es, wenn Gott uns gegenüber sanftmütig ist. But it's so hard for me to receive it and then give it on to the person that I bump into in the U-Bahn. Aber es ist so schwer, das zu empfangen und dann auch an den weiterzureichen, der mir vielleicht in der U-Bahn begegnet. But make that your prayer today. Aber mach das zu eurem Gebet heute. I'm going to make it my prayer for myself. Ich werde es für mich zumindest zum Gebet machen. That God could teach me even more about meekness. Dass Gott mich noch mehr über Sanftmut lehren möge. That I wouldn't get all angry when I look like I'm the one in the manger. Dass ich nicht immer gleich wütend werde, wenn ich mich auf einmal in so einem Futtertrog wiederfinde. When there's no room for me. Wenn es keinen Platz für mich gibt. And I start to kind of get pushy and fight my way through. Und dann fange ich an, zu schubsen, versuche mich durchzukämpfen. I just want to be able to learn meekness, Mark. Dann möchte ich einfach nur, dann sage ich mir, es geht um Sanftmut, Mark. Because at Christmas God comes down in meekness. Weil zu Weihnachten kommt der Herr eben in Sanftmut. Maybe we'll start to close here. I want to get to this point though, that the Lord, when he came down, when God came down, he gave dignity to our human experience. Als Gott herabkam, gab er auch unserer Existenz eine Würde. And I don't know, guys, if you've still got that song, O Holy Night, and you want to put it up, you're welcome to. You don't have to, but if it's simple. Das erste, das wir gesungen haben. But I just want to read from it. Aber ich möchte den Text daraus lesen. O Holy Night, we sang it as our first song. Das war das erste Lied, das wir gesungen haben. O heilige Nacht. The stars are brightly shining. Die Sterne glänzen hell. It is the night of our dear Savior's birth. Es ist die Nacht der Geburt unseres geliebten Retters. Long lay the world in sin and error pining. Lange lag die Welt in Sünde und Fehltritten und wurde immer schwächer. Till he appeared. Bis er erschien. And the soul felt its worth. Und die Seele seinen Wert erkannte. Just pause there for a second. Möchte da kurz stehen bleiben. When God came down, als Gott herabkam, he invested dignity and honor into our human experience. Hat er Ehre und Würde in unsere Existenz, in unsere Erfahrung eingebracht. He didn't just come down with might and power and sweep away sin. Er ist nicht einfach nur in Macht und Gewalt herabgekommen, hat die Sünde ausgelöscht. And even when we get saved, he doesn't automatically take us up into his presence. Und selbst wenn wir gerettet werden, werden wir nicht einfach so weggerissen in seine Gegenwart. Because he has crafted and created and designed the human experience very wisely. Weil er hat etwas sehr weise arrangiert, nämlich die menschliche Erfahrung. So when he appeared, the soul felt its worth, the song tells us. Und im Lied heißt es eben, als er erschien, da hat die Seele ihren Wert wieder erkannt. The eternal word of God became flesh. Das ewige Wort Gottes wurde Fleisch. He entered into the very world that me and you live in. Er ist eingetreten in genau die Welt, in der du und in der ich lebe. And he lived it and he breathed it and he experienced it like we do. Und er hat darin gelebt, er hat geatmet, er hat sie so erfahren, wie wir sie auch erleben. Doesn't that give a great dignity to what we are living today? Gibt es nicht auch eine große Würde dem, was wir jeden Tag erleben? I think that gives a great dignity to every career that you can choose. Ich glaube, das gibt eine große Würde für jede Art von Karriere oder Lebensweg, für den du dich entscheidest. To keep investing into this world. Dass man immer wieder in diese Welt investiert. Caring for other people. Sich um andere kümmert. Thinking of others. An andere denkt. The Lord Jesus, when he was here, he experienced the pleasures of friendship. Als er hier war, hat er diese Freuden der menschlichen Freundschaft erlebt. He also experienced the pain of abandonment and betrayal. Hat auch den Schmerz von Verlassensein und von Verrat gespürt. He grieved the hard-heartedness of men and women. Er hat darüber geweint, wie hartherzig Männer und Frauen sein können. But he also joked. Aber hat auch darüber gelacht. And he laughed. Und Spaß gemacht. And he teased. Und sich auch darüber lustig gemacht. You know, That's probably one of my questions with God when I get to heaven. Das ist wahrscheinlich eine der Fragen, die ich Gott stellen möchte, wenn ich mal im Himmel bin. God, why didn't you put a few more verses in here that showed us some of that? Warum hast du uns nicht ein paar mehr von diesen Versen reingegeben, die uns diese Seite gezeigt haben? How was he with his homies? Wie war er mit denen, die ja? How was he with seinen Ängsten? With his guys when they were just relaxing? Mit seinen Jüngern, wenn sie sich einfach nur entspannt haben. I don't know exactly, but I know he gave dignity to what it means to be a man, to be a friend. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber er hat sicher Würde dem verliehen, was es bedeutet, ein Mann zu sein, ein Freund zu sein. And he showed us the way. Und er hat uns den Weg gezeigt. And he's calling us into that kind of life. Und er ruft uns, beruft uns zu einem solchen Leben. He attended a wedding and he danced. Er hat eine Hochzeit besucht und er hat dort getanzt. And he got to the gravesite and he wept. Und er ist aber auch zu einem Grab gegangen und hat dort geweint. This is a miracle of Christmas. Das ist das Wunder, das Weihnachtswunder. God came down. Gott ist herabgekommen. Became a man. Wurde ein Mensch. And lived our life. Und hat unser Leben gelebt. And he knows what we're experiencing. Und er weiß, was wir durchmachen. And he knows what it means for us to struggle. Und er weiß, was es bedeutet, was es für uns bedeutet, wenn wir kämpfen. And he knows the temptations that we face. Und er kennt auch die Versuchungen, denen wir uns gegenüber sehen. And he knows the joys that we experience. Und er kennt aber auch die Freuden, die wir erleben. And he gave it all such a dignity. Und er hat all dem eine solche Würde verliehen. I hope that's immensely encouraging to you today. Ich hoffe, dass das unglaublich ermutigend ist für euch heute. I hope that somehow invests into every hour and minute of your day a quality of godliness. Ich hoffe, dass das bedeutet, dass jede Minute des Tages so eine Qualität der, des Göttlichseins. But it also gives us a challenge. Aber es fordert uns auch heraus. Because we cannot just live thinking, when's heaven gonna come? Denn wir können nicht einfach so leben und denken, wann kommt endlich das Reich Gottes? God, when are you just gonna get me out of here? Ja, wann komme ich endlich weg von hier? Now we still can't say Maranatha. Wir können ja trotzdem Maranatha sagen. Maranatha and working in the Lord's work. Maranatha und trotzdem im Werk des Herrn arbeiten. Active. Aktiv sein. Caring about the poor. Sich drum kümmern um die, die nichts haben, um die Armen. The hurting. Die verletzt sind. The forsaken and the forgotten. Die man vergessen hat, die verlassen sind. The outsiders. Die einfach außerhalb der Gesellschaft stehen. Let's close with that. God has given us so much at Christmas. There's more points that you could find and make, I'm sure. Wir wollen mit dem Gedanken abschließen, dass Gott einfach so viel gegeben hat zu Weihnachten. Es gibt sicher noch viel mehr Punkte, mit denen die euch einfallen würden. But God came down and gave us all that we've talked about this morning and more. Aber Gott hat uns all das gegeben, worüber wir heute Morgen gesprochen haben. Und viel mehr noch. And I wanted to finish with the verse of Luke. Ich möchte mit einem Vers aus Lukas. Just a few verses, we'll just read it and let it speak for itself. Ich möchte sie lesen und einfach für sich sprechen lassen. And there were shepherds, verse 8, living out in the fields nearby. Chapter 2, verse 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend. Keeping watch over their flocks at night. Die auf dem freien Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. But the angel said to them, und der Engel sprach zu ihnen, don't be afraid. Fürchtet euch nicht. I bring you good news of a great joy. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude. That will be for all the people. Die für das ganze Volk sein wird. Today in the town of David a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Denn euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. This will be a sign to you. Und dies sei euch das Zeichen. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Suddenly a great company of the heavenly hosts appeared with that angel, praising God and saying, bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscher, die Gott lobten und sprachen, and this is our closing prayer for the sermon, glory to God in the highest, Herrlichkeit Gott in der Höhe, and on earth peace, und Friede auf Erden, to men on whom his favor rests, in den Menschen des Wohlgefallens. Amen. Amen.